A18. Hören Sie die Fragesätze mit Fragewort und sprechen Sie nach. Sie sprechen sachlich. Woher kommen Sie? Wie ist Ihr Name? Wer kommt aus Hamburg?